Radio Sommer in Niemandsland. Niemandsland, Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. Der Spanische Bürgerkrieg war gerade eine Woche alt, als Hitler beschloss, militärisch einzugreifen. Das Unternehmen Feuerzauber läuft mit einer Präzision ab, auf die alle beteiligten Faschisten noch Jahre später stolz sind. Am 1. August landen die ersten drei Transportmaschinen vom Typ JU-52 in Tetuan. Bernhard hierzu: Als erstes baten die Besatzungen um Terpentin, um die deutschen Hoheitszeichen zu entfernen. Der Jubel des spanischen Bodenpersonals war unbeschreiblich, als es dann die spanischen nationalen Farben aufmalen durfte. Die deutschen Jagdflugzeuge, die nicht die Reichweite der JU-52 besitzen, werden mit dem Woermann-Dampfer Usaramo verschifft. An Bord befindet sich zugleich die erste deutsche Kampfgruppe für Spanien, 86 Offiziere und Unteroffiziere der Luftwaffe in Zivil. Die Gruppe wurde pro forma aus der Wehrmacht entlassen und hat sich als Reisegesellschaft Union eingeschifft. Nicht einmal die Frauen der Offiziere wissen, wohin die Reise ihrer Männer geht. Am 1. August 1936 läuft das Schiff aus Hamburg aus. Die Reisegesellschaft Union ist der Kern der späteren Legion Condor. Zu der Gruppe gehören 10 Bomberbesatzungen und 6 Jagdflieger, unter ihnen Hannes Trautloft, später einer der erfolgreichsten Weltkrieg-II-Jäger und noch später Stabschef der Bundesluftwaffe. Die Maschinen der Jagdstaffel, 6 Doppeldecker vom Typ HE-51, liegen zusammen mit Munitions- und Bombenkästen im Bauch der Usaramo. Mit abgeblendeten Lichtern läuft die Usaramo am Abend des 5. August im südspanischen Hafen Cadiz ein, der in der Hand der Frankisten ist. Die Bomberbesatzungen werden sofort nach Tetuan geflogen, wo sie die bereitstehenden JU-52 aus Berlin übernehmen. In 20 Tagen bringen sie 13.000 Mann mit Waffen und Ausrüstung, 36 Geschütze, 127 schwere Maschinengewehre und 134 Tonnen Munition aufs spanische Festland. Es ist die erste Luftbrücke der Kriegsgeschichte. Hauptmann Rudolf Freiherr von Moro leitet die Operation. Noch nie sind in einer JU-52, die normal 17 Passagiere fasst, so viele Menschen untergekommen. Bis zu 52 bewaffnete Moros, marokkanische Söldner, fasste solch eine JU-52 dieser neuen Verkehrsgesellschaft. Die Knie bis zum Kinn angezogen, das Gewehr zwischen den Füßen, so erlebten diese Soldaten ihren ersten Flug. Bevorzugte Zeiten waren die Früh- und Abendstarts, dann war die Luft ruhig. Schlimm wurde es manchmal um die Mittagsstunden. Das ganze Flugzeug verwandelte sich dann in jene berühmte Tüte, wie sie mancher Luftreisende kennt. Hauptmann Moreau beschränkt sich indessen nicht auf das Transportgeschäft. Er wirft die ersten deutschen Bomben im Spanischen Bürgerkrieg ab. Ihn ärgert, dass das republiktreue Schlachtschiff Jaime I., das vor der andalusischen Küste kreuzt, seine Maschinen bei jedem Überflug mit Flak beschießt. Kurz entschlossen lässt Moreau zwei JU-52 zu Bombern umrüsten. Sein Kamerad Oberleutnant Graf Hoyos beschrieb den Einsatz in einem Erlebnisbericht. Moreau rief zwei Besatzungen zu sich. In einem Hinterzimmer im Hotel wurde die Sache besprochen. Am 12. August konnte man ihm melden, dass alles fertig war. Die Nacht reichte gerade, um mit behelfsmäßigen Vorrichtungen 1250 Kilogramm Bomben in die zwei Maschinen zu laden. Eine Stunde vor Dämmerung starteten sie. Im Morgengrauen warf die eine Maschine aus 500 Meter Höhe 3 Bomben auf das rote Flaggschiff ab. 2 Volltreffer rissen ihm den Leib auf und machten es für den weiteren Verlauf des Krieges kampfunfähig. Der erste Einsatz der Luftwaffe war geschehen. Die Jäger mochten nicht hinter den Bombern zurückstehen. Obwohl sie ursprünglich nur Geleitschutz geben und spanische Piloten ausbilden sollten, fliegen sie bald scharfe Einsätze bis nach Madrid, in Turnhosen und Tennisschuhen. Denn eine Uniform hat die Reisegesellschaft Union noch nicht. Hannes Trautloft erntet beim Einsatz über Madrid ersten Ruhm. In seinem 1940 erschienenen Buch »Als Jagdflieger in Spanien« schildert er seine ersten Kampferfahrungen als Legionär. Es ist der Bericht eines Soldaten. Plötzlich gibt Eberhard das Angriffszeichen und drückt in Richtung Madrid im Sturzflug nach unten weg. Ich erkenne 500 Meter Tiefe eine rote Brigette, das französische Kampfflugzeug der spanischen Luftwaffe. Ruhig fliegt es auf uns zu. Ich halte das Visier ein, mit Händen, die vor Aufregung zittern. Im Angriff sehe ich, wie der Beobachter sein Maschinengewehr auf mich richtet und dann leuchtet drüben auch schon das Mündungsfeuer auf. Ich fliege auf etwa 30 Meter heran und lasse meine Maschinengewehre sprechen. Mit der ersten Gabe verschwindet mein Gegner in seinem Sitz. Sein Maschinengewehr steht senkrecht zum Himmel. Meine zweite Garbe ist nur kurz, aber sie sitzt gut. Denn plötzlich bäumt sich die Brigette auf, rutscht über die Tragflächen ab, schlägt nördlich des Dörfchens Colmena hart auf. Mein erster Abschuss, zugleich der erste Abschuss der deutschen Legion. Es ist der 25. August 1936. 5 Tage später hat Trautloft schon wieder eine Premiere. Er wird selbst abgeschossen. Zu seinem Glück schwebt er mit dem Fallschirm auf der eigenen Seite der Front nieder. Drüben hätte jeder Milizsoldat den kriegsführenden Zivilisten nach der Haager Landkriegsordnung an die Wand stellen können. Aber keiner der jungen Flieger schien darüber nachzudenken, für welche Sache er eigentlich sein Leben einsetzte. Der Gegner, das waren für sie schlicht die Roten, die gleichen, mit denen der Führer zu Hause Schluss gemacht hatte. Die Nationalen, das waren die echten und patriotischen Spanier. Keinem der Deutschen schien es aufzufallen, dass die fremden Soldaten, die sie in ihren JU-52 aus Marokko herübergeholt hatten, keine glühenden Patrioten waren, in ihrer Mehrzahl nicht einmal Spanier. Diese Truppen waren Söldner, Fremdenlegionäre und Marokkaner. Sie führten Krieg, weil sie dafür bezahlt wurden. Töten war ihr Beruf. Die Speerspitze des frankistischen sogenannten Kreuzzugs, das waren fanatische Moslems. Die spanische Fremdenlegion war eine klassische Kolonialtruppe, 1920 zur Niederwerfung der Rifkabülen gegründet. Wie in der französischen Legion wurde kein Bewerber nach seinem richtigen Namen gefragt. Doch im Unterschied zu ihrem französischen Vorbild bestand die spanische Legion zu einem erheblichen Teil aus Spaniern, denn der Sold war höher als in der regulären Armee. Was diese Truppe zusammenhielt, waren eine eiserne Disziplin und kalte Brutalität. Die rote Quaste am Käppi, das Kennzeichen der Legion, wurde bald zum Symbol des Terrors in Spanien. Der Wahlspruch der Fremdenlegionäre hieß »Viva la muerte, abajo la inteligencia« »Es lebe der Tod, nieder mit der Intelligenz«. Das Rückgrat der Franco-Truppen bildete jedoch das marokkanische Korps. Die Moros, Mauren oder Regulares waren Franco persönlich ergeben. Sie stellten seine Leibwache noch 20 Jahre nach dem Bürgerkrieg, bis 1956, als Spanien auf das Protektorat Marokko verzichtete. Ihre gefürchtetste Waffe war das Messer. Im Übrigen führten sie den Krieg so, wie im Orient immer Krieg geführt wurde. Die Gefangenen wurden niedergemacht, die eroberten Orte geplündert, die Frauen vergewaltigt. Diese fanatischen Moslems, die den gefallenen Gegnern nach überliefertem Ritus häufig die Genitalien abzuschneiden pflegten, bildeten die Speerspitze für Francos Cruzada, den Kreuzzug zur Rettung der christlich-abendländischen Kultur, wie es so schön hieß. Ein halbes Jahrtausend nach der Vertreibung der Mauren aus Spanien hallte der Schreckensruf »Die Moros kommen!« wieder durch das Land. Fremdenlegion und Moros bildeten zusammen eine Streitmacht von 34.000 Mann. Nachdem der größte Teil auf das Festland transportiert worden war, traten sie aus dem Brückenkopf um Sevilla zur Offensive nach Norden an. Sie rollten die dünnen Linien der republikanischen Milizen in wenigen Wochen auf. Anfang September war die Verbindung zwischen den frankistischen Aufstandsgebieten im Norden und Süden Spaniens hergestellt. Anschließend stießen die Moros auf Toledo vor. Der Kampf um Toledo wurde zum Heldenepos der Frankisten. Im Alcázar von Toledo, einer mittelalterlichen Festung, waren seit Ausbruch des Bürgerkrieges 1300 Mann, in der Mehrzahl Kadetten, unter dem Kommando des Obersten José Moscardó von der Miliz der Anarchisten eingeschlossen. Anders als in Madrid und Barcelona war es den Anarchisten nicht gelungen, die Garnison zu überwältigen. Schließlich versuchten es die Belagerer mit einer Erpressung. Der Sohn des Obersten Moscardó, ebenfalls ein Soldat, war ihnen in die Hände gefallen. Der Milizführer Cándido Cabello rief Moscardó im Alcázar an, das Telefon funktionierte noch, und sagte: »Wenn der Alcázar in 10 Minuten nicht kapituliert, werde ich ihren Sohn erschießen lassen. Er steht hier neben mir.« Damit übergab er das Telefon an den Sohn. Es folgte ein Dialog, den später jedes spanische Schulkind auswendig lernte. Sohn: »Vater!« Vater: »Was ist los, mein Junge?« Sohn: »Nichts. Sie sagen, sie erschießen mich, wenn du den Alcázar nicht übergibst.« Vater: »Dann befiehl deine Seele Gott. Rufe, es lebe Spanien, und stirb wie ein Held.« Sohn: »Sei umarmt, Vater.« Vater: »Sei umarmt, mein Sohn.« Als der Milizchef wieder am Apparat ist, sagt Moscardó: »Sie können sich die 10-Minuten-Frist sparen. Der Alcázar ergibt sich nicht.« Damit knallt er den Hörer auf die Gabel. Nach Darstellung der Frankisten wurde der Sohn unverzüglich erschossen. Nach späteren neutralen Untersuchungen wurde er einen Monat später nach einem Fliegerangriff zusammen mit anderen Geiseln erschossen. Die Belagerung ging indessen weiter. Der Alcázar hielt stand, obwohl die Milizen ihn im Laufe der Zeit in Trümmer schossen und schließlich Stück für Stück sprengten. Allerdings hatten auch die Republikaner schwere Verluste. Italienische Jagdbomber flogen ununterbrochen Einsätze und versorgten die eingeschlossene Besatzung mit Waffen und Nachschub. Auch die deutsche Gruppe Moreau warf Proviant ab. Nach 2-monatiger Belagerung erreicht Francos Entsatzarmee Toledo. Am 27. September befreien die Moros die ausgemergelte Besatzung. Oberst Moscardó empfängt den Kommandeur der Entsatzarmee, General Varela, mit der pathetischen Meldung: »Nichts Neues im Alcázar, Herr General!« Nach der Eroberung Toledos nahmen die Moros furchtbare Rache. Die gefangenen Milizionäre wurden wie Tiere abgeschlachtet, die Verwundeten in ihren Betten erstochen. 40 Mann, die bis zuletzt in einem Stützpunkt ausharrten, sprengten sich selbst in die Luft, um nicht in die Hände der Araber zu fallen. Sie hörten ein Kapitel aus dem Buch »Es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges« von Heinrich Jennecke, erschienen im Goldmann Verlag, Hamburg 1980. Sie hörten eine Niemandsland-Produktion 2016. Con el quinto, quinto, quinto, con el quinto recibiendo, madre, yo me voy pa'l frente, para las líneas de fuego. Madre, yo me voy pa'l frente, para las líneas de fuego. Anda, jaleo, jaleo, suena una ametralladora y ya empieza el tiroteo, y ya empieza el tiroteo. Anda, jaleo, jaleo, suena una ametralladora y ya empieza el tiroteo, y ya empieza el tiroteo. Con el quinto

Der Sommer ist nun endgültig da. Mit Macht ist er gekommen. Wer das Elfmeterschießen gesehen hat, viele Spiele sind ja durch Elfmeterschießen entschieden worden bei der jetzigen Fußball-Europameisterschaft der Nationalteams. Der wird gemerkt haben, wie grausam das alles ist. Zum Beispiel Portugal-Polen. Das Einzige, was Cristiano Ronaldo in dem ganzen Spiel überhaupt geschafft hat, war, am Schluss einen Elfmeter zu verwandeln. Dafür kassiert er Millionen. Sonst hat er wie ein Schüler über den Ball gegurkt, Luftlöcher geschlagen, sich ständig geärgert. Aber bleiben wir beim Elfmeterschießen. Toni Schumacher, der Torwart des 1. FC Köln und der deutschen Nationalelf der 80er Jahre, hat einmal gesagt, Elfmeter sind Tortur. Elfmeter sind Tortur. Reflexe bändigen, im letzten Sekundenhundertstel hervorschießen, Empfindungserweiterung, denken und überlegen, einfach abschalten. Beim Elfmeterschießen ist der Torwart für die anderen Spieler das, was der Verrückte für die Normalen ist. Er ist der Blitzefänger. Wie ein Magnet muss er die heranschwirrende Lederkugel auf seinen Körper lenken. Toni Schumacher. Ja, der gleiche Toni Schumacher, der Herrn Battiston die Zähne ausgeschlagen hat im Halbfinale Deutschland-Frankreich, der ist zu solchen literarischen Höhen fähig. Hätte man gar nicht gedacht, oder? Noch ein Spruch des Schriftstellers Ludwig Harich. Ist der deutsche Fußball nicht doch eine Religion? Schöne Fußballsprüche. Noch ein Reinhard Umbach, der ist Publizist, sagt einmal, was der Logik Bertrand Russell ist im Fußball Hessen-Kassel. Nochmal Toni Schumacher, der Mann ist wirklich ein Philosoph. Der sagt einmal, Erfolg ist wie Schönheit, kann nicht Ewigkeiten dauern. Toni Schumacher, Torwart. Lassen wir auch einen Schiedsrichter zu Wort kommen, Hans-Joachim Weiland, Schiedsrichter. Der sagte einmal, Pfeifen begeistert und macht mich glücklich. Udo Lattek, Trainer, ich hasse Schiedsrichter, ich könnte sie manchmal sogar umbringen. Jo, das war das Bundesjazzorchester unter Leitung von Herrn Peter Herbolzheimer. Werner, hallo, guten Morgen, wie geht's? Guten Morgen, bueno, es geht gut. Jetzt gerade die letzten 5 Minuten ging es nicht so gut, da musste ich dann bei dieser Hitze die Treppe hochsteigen, 4. Stock. Also vielleicht sollten wir die Rundfunkgebühren erhöhen und dann einen Fahrstuhl einbauen lassen. Bring die auf keine Ideen. Wenn der Fahrstuhl kommt, kommt auch die Gentrifizierung mit ins Haus. Dann sind wir unsere schöne Wohnung hier los und werden in die Außenbezirke verdrängt. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen noch lange Zeit hier im Zentrum von Barcelona an der Plaza Real bleiben. Eine Art Redukt, eine Art, könnte man sagen, hippieartiges Redukt, was wir hier besetzt halten. Ein Stück freie Republik, ein Stück Niemandsland hier mitten im Business Fun City Getriebe. Der Manager der Fun City. Die haben ja jetzt beschlossen, dass sie doch dieses Barcelona World, diesen Casino, Bordell und Freizeit-Hurra-Spaßkomplex mit internationalem Finanzkapital aufbauen wollen. Die Meldung wurde gestern triumphal verkündet von den Separatistenführern, von Herrn Oriol Junqueras. Der hat sich vor die Mikrofone gestellt und hat versucht, dem Separatistenvolk, das ihn gewählt hat, dieses Projekt als das himmlische Manna zu verkaufen. Er spricht ständig von 10.000 Arbeitsplätzen. Ein kleineres Modell soll es sein, es soll weniger Casinos geben. Ja, mein Gott, das reicht doch, wenn die da 7.000 Hektar oder was die bebauen wollen. Ökologisch, ökonomisch wird das eine schreckliche Sache werden. Es wird diese prekären Arbeitsplätze bringen, wo die prekären Arbeiter gleich mit importiert werden. Das haben viele Projekte gezeigt. Die Leute von hier bekommen da fast nichts ab vom Kuchen. Im Gegenteil, sie bekommen den Lärm, den Dreck, die Steuern und die kaputte Landschaft aufgebrummt. Während die Manager der Fun City und ihre internationalen Investorenfreunde den Reibach machen. So sieht's aus. Dann ist viel passiert, Werner. Es gab einen Brexit, den haben wir noch gar nicht besprochen, weil wir letzte Woche eben nicht hier waren. Und es gab die Wahlen zum spanischen Parlament. Und das war allerdings wie ein Schlag in den Magen, oder? Beides, ja. Also man weiß wirklich nicht, was schlimmer war, der Brexit oder der Ausgang der Wahlen hier. Vielleicht hat das eine sogar mit dem anderen zu tun. Brexit war ja chronologisch vorher, 3 Tage vorher. Und das Resultat ist klar, 52% stimmen dafür und 48% stimmen dagegen, dass eben dann Großbritannien rausgeht aus der Europäischen Union. Ja. Also ein Punkt mehr, wo sich vielleicht bestätigt, dass Europa in Auflösung begriffen ist. Die überall wachsen mehr wie der Nationalismus, der nationale Egoismus. Und auf der anderen Seite, so haben wenigstens die in Großbritannien selber, die dafür waren, drin zu bleiben in der EU, die haben sich dann produziert als die Kosmopoliten, wir sind weltoffen, international zu sein, ja. Das hört sich erstmal ganz sympathisch an, aber wer sind diese Leute? Das ist hauptsächlich natürlich in Cameron und dann die Londoner City und die Banken, ja. Und beides ist natürlich sehr unschön, sehr unsympathisch. Und jetzt wird man sehen, wie das weitergeht. Ne? Also die Europäische Union will angeblich, dass die ganz schnell rausgehen. Die in England, die sagen, ja, schon, aber nicht so schnell. Wir müssen erst viele Sachen klären. Das stimmt ja auch. Ne? Na gut, aber ich meine, Großbritannien war ja nie ein glühender Verfechter dieser europäischen Integration. Ne? Also immer wollten sie ihre Extrawürste noch gebraten haben und haben sich im Grunde immer sehr wohl gefühlt in ihrer Splendid Isolation da auf ihrer Insel. Ne? Also Schengen, Freizügigkeit innerhalb von Europa, das hat ihnen noch nie so richtig gepasst. Dann natürlich auch nicht in den Euro rein, sondern sind bei ihrem Pfund geblieben und so. Aber gut, das ist der eine Aspekt und der andere ist eben jetzt die Auswirkungen, ne? Wie sich das auswirkt auf den Rest von Europa, ne? Die sofort nachdem klar war, wie das ausging da, die Abstimmung, kommt die Le Pen in Frankreich und sagt, jetzt nach Brexit kommt, muss der Frexit kommen, also Frankreich abstimmen und raus. Dieser blonde De Wilders, diese dumme Sau in Niederlanden, genau gleich, Niederland auch, ne? Österreich, Dänemark, wissen wir ja sowieso, wie es da aussieht. Und also einmal diese Auswirkungen und dann in Großbritannien selber, ne? Also Schottland, ja, die wollen jetzt auch wieder dann aus Großbritannien raus, Nordirland, vielleicht sogar London selber, weil in der Stadt, ja, weil in der Stadt selber große Mehrheit dafür war, drin zu bleiben, und wer im Wesentlichen für den Brexit gestimmt hat, war eben La Inglaterra Profunda, ja, also mehr so auf in den kleineren Städten auf dem Land. Die wollten endlich ihre Unabhängigkeit wieder haben. Und jetzt werden wir sehen, war das dann der Independence Day, wie die Sun getitelt hat, oder der Disaster Day. Ne? Also generell sieht so aus. Ne? Desintegration, die nationalen Egoismen wachsen wieder überall, jeder gegen jeden. Ne? Also so, wie wir das halt kennen aus den letzten Jahrhunderten. Ne? Und interessanterweise ist auch sofort am nächsten Tag ist eine Welle von Fremdenfeindlichkeit losgebrochen, Angriffe gegen Ausländer, also nicht nur Dunkelhäutige, sondern Polen auch hauptsächlich, ne? Also das ist jetzt wieder, was angesagt ist, die nationalen Egoismen, Nationale, die Mitbürger, die Landsleute gegen die Ausländer, Weiße gegen Farbige, Christen gegen Muslim und sogar auch Alte gegen Junge. Das kommt jetzt dann auch verstärkt wahrscheinlich wieder, weil die Jungen werfen den Alten vor, ihr habt uns unsere Zukunft versaut, in Zukunft können wir nicht mehr so leicht nach Europa. Und in Deutschland, wie sieht's da aus? Genau gleich im Grunde, ne? AfD, nächstes Jahr sind Wahlen, werden wir sehen, wie sich das da auswirkt. Dann, also generell dieses antieuropäische Denken, ne? Möglicherweise noch zurück zu unserer deutschen Mark, ja? Fremdenfeindlichkeit, ne? Ja, also so sieht's aus, und ich kann also nur hoffen, dass aus all den Gründen heute Abend dann Deutschland verliert im Fußball gegen Italien, damit die wenigstens draußen sind. Ich habe hier ein paar Eindrücke eingefangen von einer kleinen Reportage, die die ARD publiziert hat. Da sprechen Brexit-Gegner in einem kleinen Dorf in England, in einer kleinen Stadt in England, über die Gründe, warum sie für den Brexit gestimmt haben. Warum haben Sie für den Brexit gestimmt? I think basically to get our country back, owned by ourselves and governed by ourselves, without being told what to do with the EU. Eigentlich, weil wir unser Land zurückhaben und es wieder selbst regieren wollen, ohne dass uns die EU sagt, was wir tun sollen, sagt dieser Mann auf dem Markt in Appwale. Hier haben 62% der Menschen dafür gestimmt, aus der Europäischen Union auszutreten. So viel wie nirgendwo sonst in Wales. 18.000 Menschen leben in Appwale. Früher brummte hier die Stahlindustrie, jetzt nicht mehr. Auch diese ältere Dame hat für den Brexit gestimmt. I don't think. Schlimmer als jetzt kann es ja nicht werden hier in Wales. Die Bergleute sind verschwunden, die Stahlarbeiter auch. Für uns hat doch keiner was getan hier unten in den Tälern. They haven't really done anything for us in the valleys. Die Valleys, die Täler von Wales, sind laut EU-Statistik die ärmste Region im gesamten nordwestlichen Europa. Deshalb hat die Europäische Union für den Zeitraum von 2014 bis 2020 fast 2,5 Milliarden Euro aus ihrem Strukturfonds bereitgestellt, um der Region zu helfen. Schon jetzt stehen in und um Ebb Valley die Schilder, die zeigen, was hier schon alles aus EU-Mitteln finanziert wurde. Dort, wo das alte Stahlwerk 2002 zumachte, hat die EU fast eine halbe Milliarde Euro investiert, um das kontaminierte Gelände bebaubar zu machen. Hier steht jetzt ein neues Ausbildungszentrum für 29.000 Berufsanfänger aus der Region. Ein glitzerndes Meisterwerk der Architektur aus Glas und Stahl. Das neue Freizeitzentrum der Stadt wurde ebenfalls mit EU-Mitteln gebaut, wie auch der neue Bahnhof von Abbeville, die neue Bahntrasse und die neue vierspurige Bundesstraße vor den Toren der Stadt. Die Schilder neben diesen Bauten zeigen es deutlich, aber trotzdem fragen die, die davor stehen, was hat die Europäische Union eigentlich für uns getan? Und dann gibt es da auch noch, vor allem bei den Älteren, das Unbehagen über die Veränderungen in der Stadt. Früher hat hier jeder jeden gekannt, aber jetzt? Die Industrie ist weg und auch die alten Geschäfte gibt es nicht mehr, nur noch ein Fundshops und Secondhand-Läden. Also, ich glaube, eigentlich wollten die Leute hier gar nicht in erster Linie aus der EU austreten. Vielleicht kriegen wir ja noch mal eine zweite Chance, um unsere Meinung zum Ausdruck zu bringen. Basically, I don't think a lot of people wanted to go in the first place. And is there a second chance sort of to have their opinion? In Abbeville gibt es kaum Ausländer. Dennoch war auch hier die Zuwanderung das große Thema bei diesem Referendum. I think people are trying to take control back from the government really. Ich denke, die Leute wollten die Kontrolle zurückgewinnen. Und natürlich ging es dabei in erster Linie um die Zuwanderung. Mich persönlich stören die Zuwanderer nicht, wir profitieren ja auch von ihnen. Aber viele Leute hier sind auch von der Regierung in die Irre geführt worden. Sagt diese junge Frau, die für den Verbleib des Landes in der EU gestimmt hat. Und jetzt? Anfang des Jahres hatte ein Sportwagenhersteller angekündigt, er werde in Abbeville eine Fabrik mit 150 Arbeitsplätzen errichten. Und vor den Toren der Stadt will ein Investor eine Autorennstrecke bauen, die angeblich 6.000 Jobs schafft. Natürlich alles mit Fördermitteln der EU. Bleibt es bei diesen Investitionsplänen? Springt die britische Regierung ein, wenn das Land aus der Europäischen Union austritt? Keiner weiß das. Aber er ist zuversichtlich. European funds have been welcome to the area. Natürlich waren die EU-Mittel hier willkommen, aber das Geld, was wir von dort erhalten, ist doch nur das, was wir vorher nach Brüssel überweisen und in Zukunft sparen. It's only the money we put in. Jens-Peter Marquardt, Abbeville. Ich glaube, das hat sich gelohnt, da mal reinzuhören, die Beweggründe der Leute direkt vor Ort mal zu hören, was die so denken. Und mein Eindruck ist natürlich, die haben eigentlich gegen diese durchgeknallte, unkontrollierte Globalisierung gestimmt. Die Fälle schwimmen den Leuten weg. Ihre Umwelt löst sich rund um sie her auf. Was gestern noch ihr Ort war, ist heute eine Boutique aus Souvenirs. Aus aller Herren Länder kommen Leute und kaufen und verkaufen, was es da gerade so zu kaufen und verkaufen gibt. Ein durchgeknallter Brutalo-Kapitalismus frisst sich in die kleinsten Winkel der Länder und Städte und Dörfer. Und ein Effekt, was auf globaler Ebene angezettelt wird durch Kriege und Ausbeutung und Ungerechtigkeit, ist die Angst auf lokaler Ebene, die sich dann manifestiert in Abwehrverhalten, in Ausländerfeindlichkeit, in Xenophobie, in einer diffusen Angst, wo man versucht, wie die eine Frau auch gesagt hat, die Kontrolle zurückzugewinnen über ihr Dorf, ihr Land, ihre Umwelt. Diese Kontrolle ist weg. Die wird aus Brüssel bestimmt und regiert. Und das sind eigentlich Beweggründe, die man sehen muss, bei aller Skepsis und bei allem Hass auch auf rechtsnationale und rechtsradikale Gedanken. Nur die Leute haben im Moment vielleicht nichts anderes, um sich zu wehren. Vielleicht. Und sie greifen gerne und oft und brutal darauf zurück. Das Thema heißt Angst. Angst und Eigentum, Villa oder Zelt. Angst und Eigentum, wem gehört die Welt? Wem gehört die Welt? Gehört sie den Nationen? Gehört sie den Konzernen oder einzelnen Personen? also mir gehört sie nicht, auch keinem, den ich kenn. Wobei ich wirklich jedem so viel Welt wie möglich gönn. Angst und Eigentum, Villa oder Zelt. Angst und Eigentum, wem gehört die Welt? Der Himmel gehört uns allen, aber da sind wir so selten. Die Luft ist auch noch nicht privat, aber darf man überall zelten? Natürlich nicht, denn Grund und Boden sind extrem begehrt. Und es ist klar, dass etwas Wertvolles auch irgendwem gehört. Für Wasser muss man zahlen und auch für Energie. Staub ist immer noch umsonst, für Regen zahlt man nie. Angst und Eigentum, Villa oder Zelt. Angst und Eigentum, wem gehört die Welt? Wohnraum kostet jede Menge und auch der Staat ist teuer. Der Staat ist so groß, ist er ein Ungeheuer. Wir ackern und wir füttern ihn, doch seine Schulden steigen. Der Staat soll mir mal bitte seine Gläubiger zeigen. Das müssen reiche Leute sein, die sieht man aber nie. Ich würde das zu gerne, denn ich arbeite für sie. Angst und Eigentum, Villa oder Zelt. Angst und Eigentum, wem gehört die Welt? Wem gehören die Wälder, die Flüsse und die Seen? Wem gehören die Ozeane, wem gehört das Gehen? Hör auf, so doof zu fragen und zähl dein letztes Geld. Du weißt, den Reichen und den Mächtigen gehört die Welt. Und du hast deinen Mut, du hast dein heißes Herz. Du hast deine Wut und du hast deinen Schmerz. Das ist das, was dir gehört, bitte mach was draus. Denn egal, wem die Welt gehört, auch wir sind hier zu Haus. Angst und Eigentum, Villa oder Zelt. Angst und Eigentum, wem gehört die Welt? Ja, das war Fanny van Dannen. Angst und Eigentum, wem gehört die Welt? Das fragen wir uns auch. Es gab Wahlen hier in Spanien am vergangenen Sonntag. Und es war für uns wie ein Schlag in den Magen. Die Partei der Korruption, die Partei des Betruges, die Partei der Plünderung, die Partei des Sozialabbaus hat Stimmen und Sitze hinzugewonnen. Kaum zu fassen. Wieder haben die sogenannten Konservativen in Spanien gewonnen, aber nicht deutlich genug. Wieder steht ein langwieriges Ringen um eine Koalitionsbildung bevor. Ob es noch im Sommer eine neue Regierung geben wird, ist ungewiss. Es gab eine niedrigere Wahlbeteiligung als in der vorherigen Wahl. 36,5 Millionen Spanier waren aufgerufen zu wählen, darunter 200.000 Erstwähler. Die beteiligten sich begeistert, während viele andere enttäuscht von den Volksvertretern zu Hause blieben. Einschließlich der 1,4 Millionen Briefwähler war die Wahlbeteiligung mit 68% eine der niedrigsten seit dem Tod des Diktators Francisco Franco 1975. Die PP, Funktionsregierung, jedoch hat die ältesten und treuesten Wähler. Das Ergebnis macht es jetzt noch schwieriger als im Dezember, den Spaniern eine stabile Regierung zu geben. Denn obwohl die Konservativen 14 Sitze dazugewinnen konnten, verfehlten sie mit ihren 137 Abgeordneten die absolute Mehrheit von 176. Rajoys Kampagnentaktik, Angst vor der radikalen Linken zu schüren und die Gemäßigten aufzufordern, ihre Stimme auf seine PP zu konzentrieren, führte zum Verlust von 8 Sitzen für seinen möglichen Regierungspartner, den sogenannten Ciudadanos. Die Liberalen von der Partei Ciudadanos Bürger waren vor einem halben Jahr erstmals spanienweit angetreten. Ihr Chef, Albert Rivera, einigte sich im Mai mit den Sozialisten auf ein, wie sie es nannten, Reformprogramm. Deshalb hatte er von den Korruptionsskandalen in seiner Partei belasteten Rajoy zum Abtreten aufgefordert. Jetzt bekannte er sich erneut zum Kampf gegen Korruption und zu Reformen. Wir sind nicht dazu da, dass alles beim Alten bleibt, sagte Rivera in der Wahlnacht. dann gehe er lieber in die Opposition. Auch im Lager der Linken hat es eine Überraschung gegeben. Die Umfragen hatten dem Politneuling Pablo Iglesias mit seinem Bündnis Unidos Podemos, Vereint können wir, aus seiner Protestpartei und Kommunisten von der Vereinigten Linken EU große Zugewinne ansitzen und den zweiten Platz vorhergesagt. Haha. Angeschmiert. Doch die Sozialisten PSOE konnten ihre Führerschaft im Lager der Linken behaupten. Doch schicken sie jetzt 5 Abgeordnete weniger ins Parlament als vor 6 Monaten. Die Situation ist also folgendermaßen. Das gleiche Chaos, die gleiche Unfähigkeit zu regieren, aber eine geschwächte linke Seite und eine gestärkte rechte Seite. Und das wird die Koalitionsbildung bzw. eine Regierungsbildung wohl jetzt noch schwieriger machen, oder? So sieht's aus, ja. Also das war nach dem Brexit der andere Schock hier, die andere Katastrophe, der Ausgang von diesen Wahlen. Und hat gut gepasst zu dem Lied, also was gerade diskutiert wird, Angst, ne, wo man jetzt untersucht, was dahinter steckt, hinter diesem Resultat. Viele Leute sagen Angst. Es gab eine Angstkampagne von der Partido Popular und auch von den Sozialisten gegen diese neue Partei Podemos, und ich bin überzeugt, da ist ein Teil der Gründe zu suchen bei dieser Kampagne. Aber gut, noch kurz zum Brexit, ne, da gibt's ja auch Ähnlichkeiten zwischen dieser Wahl und dem Brexit. Also dort ging's gegen das Establishment, eben aber aus einer Bauchreaktion heraus gegen die da oben, ne? Und insofern ist eine Parallele da. Hier geht's auch gegen die da oben, nämlich gegen die alte rechte Politik, die seit 40 Jahren hier durchgezogen wird, entweder von Konservativen, von der PP oder auch von den Sozialdemokraten, der PSOE. Ne? Nur eben hier die Opposition, die dagegen ist, die ist eindeutig eine Linke. Gut, und also nicht wie in England, sondern eben eine eindeutig linksorientierte Partei. Und ich muss sagen, ich habe mich total geirrt. Ne? Ich war hundertprozentig sicher, dass die also mindestens die Sozialistische Partei überholen würden mit den Stimmen und als zweitstärkste Partei dann hervorgehen aus der Wahl, und dass die PP ganz klar und ganz eindeutig noch mehr verliert, als sie schon bei der letzten Wahl vor einem halben Jahr am 20. Dezember verloren hatte. Aber genau nichts davon ist passiert. Diese neue linke Opposition zusammen mit EU, mit der Vereinigten Linken, haben also über 1 Million Stimmen weniger gekriegt als noch im Dezember. Und die Rechten, die völlig abgewirtschaftet haben, Korruptionsskandale noch und nöcher, die haben nicht weiter verloren, sondern im Gegenteil haben jetzt 14 Abgeordnete mehr und 33% der Bevölkerung wählen diese kriminelle Bande. Also es ist unglaublich. Ne? Und also obwohl es in den letzten 6 Monaten, genau seit der vorletzten und jetzt dieser Wahl, noch neue Korruptionsskandale gegeben hat, ne? Also scheint das Thema Korruption ist ausgelutscht. Ja? Die können machen, was sie wollen, die werden immer ihr Drittel der Wähler haben, die sie wählen. So ein stumpfer, dumpfer Bodensatz. Ne? Und also ich bin ja hier nach Spanien gekommen, unter anderem auch mit der Hoffnung, dann noch irgendwelche Spuren zu finden, die es 1936, was da eben passiert ist, dass die Bevölkerung aufgestanden ist und protestiert hat mit der Waffe in der Hand gegen den Militärputsch, ne? Mit der Hoffnung bin ich hergekommen nach Spanien, unter anderem deshalb, da noch irgendwas vorzufinden. Und in der Zeit hat es ja so ausgesehen, ne? Nach Francos Tod 77, 78, 79, aber ich habe den Eindruck, da ist nichts mehr oder praktisch nichts mehr übrig geblieben davon. Also mir fällt dann auch immer ein Sprichwort ein, das hier in Spanien sehr beliebt ist. Ne? Más vale conocido que bueno por conocer. Also diese Sache, so schlimm die Situation ist, lieber nichts machen, es könnte ja immer noch schlimmer werden. Ne? Im Deutschen gibt es ja auch sowas Ähnliches. Ne? Besser kommt selten nach und solche Geschichten. Ja? Bueno, und also nur noch ganz kurz, was sich die PP geleistet hat noch jetzt zwischen diesen zwei Wahlen. Da war der Skandal mit dem Industrieminister Soria, seine Konten auf Steuerparadiesen. Dann in Valencia, praktisch alle Stadträte waren an Geldwäscherei beteiligt. Ne? Die Bürgermeisterin ist die einzige von, also von allen Stadträten sind da angeklagt, außer einem, glaube ich. Und dann die Bürgermeisterin selber, Rita Barberane, die können sie jetzt nicht angreifen, weil die Immunität, die haben sie schnell zur Senatorin gemacht, die genießt jetzt Immunität. Der Fall Punica, der ist schon älter, ne? Aber jetzt gibt es neue Einzelheiten, wieder Konten in der Schweiz, Manipulation bei Ausschreibung von öffentlichen Projekten. Im Mai wird bekannt, dass der Präsident der Comunidad von Murcia verwickelt ist in Korruption. In Granada wird das Rathaus von der Polizei durchsucht, Bürgermeister PP festgenommen wegen den gleichen Geschichten. Also, aber das stört die Leute gar nicht mehr. Die wählen dann trotzdem treu und fest ihre PP. Und also ich habe so einen Eindruck, das Einzige, was jetzt dieser PP noch Stimmverluste bringen könnte, wäre vielleicht, dass der Kandidat Rajoy oder der Präsident sich vor laufenden Fernsehkameras hinstellt, sich mit dem Zeigefinger eine Minute lang in der Nase bohrt, daran lutscht dann noch, ne? Und wenn er dann den Rotz auf die Fernsehjournalisten zuschnippen sollte mit dem Finger und das alles gefilmt wird, dann würden die vielleicht noch Stimmen verlieren. Oder Stimmen gewinnen. Bei den Rotzfreunden, bei den Guarros, bei den Schweinekerlen. Meine Damen und Herren, wir nähern uns der 11-Uhr-Grenze. Gleich gibt es den Katastrophenblock. Doch vorher noch ein Lied aus dem spanischen Bürgerkrieg. Wir hatten ja eingangs versucht zu schildern in unserem zweiten Beitrag zum Thema Es lebe der Tod, die Tragödie des spanischen Bürgerkrieges, wie mit deutscher Hilfe der Faschismus in Spanien 1936 bzw. dann 1939 nach 3 Jahren blutigen Massakern an die Macht kam. Ernst Busch war damals mit dabei im Spanischen Bürgerkrieg und hat nach seiner Rückkehr Lieder aus dem Spanischen Bürgerkrieg aufgenommen, eingespielt auf Amiga-Schallplatten, VEB. Und hier ist das Lied Halt, Stand, Rotes Madrid. Halt, Stand, Rotes Madrid! Halt, Stand, Rotes Madrid! Halt, Stand, Stand, Madrid! Das wird mal grün! Schicken dir die Faschisten auch ihre Söldner ins Land. Sie alle werden zerbrechen an deinem Widerstand. Halt, Stand, Rotes Madrid! Halt, Stand, Stand, Madrid! Das Welt halt rührt, die Menschheit blüht, wie wir Halt, Stand, nichts verwehren, an deiner Seite zu sein. Die kühnsten Kämpfer auf Erden marschieren in deinen Reihen. Heilstand, rotes Madrid. Heilstand, stolzes Madrid. Das Weltall grüßt, die Menschheit grüßt, die der Erdfall singt, dein Heldenlied. Millionen singen mit. Heilstand, rotes Madrid. In un infierno de terror fascista ahogen en sangre las libertades populares. Es ist Samstag, der 2. Juli 2016. Die Katastrophen und sehr subjektiv kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland. Und natürlich die Presseschau. Beginnen möchte ich mit einem Leitartikel aus dem Spiegel von Herrn Christian Neef. Es lohnt sich, diesen Leitartikel einmal zu betrachten. Es geht um das Thema Umgang mit Russland. Am vergangenen Mittwoch wurde auf dem weißrussischen Bahnhof von Moskau der Tag der Erinnerung an den deutschen Überfall auf die Sowjetunion mit einem Konzert begangen. Soldaten und Rotarmisten bzw. Soldaten in Rotarmistenuniform liefen herum. Der weißrussische Bahnhof war ein symbolträchtiger Ort und ist es noch. Von hier aus rollten die Züge an die Front. Das emotionale Gedenken der Russen ist berührend. Dazu passte die Forderung des deutschen Außenministers vom vergangenen Wochenende, die neue Konfrontation zwischen Ost und West nicht durch lautes Säbelrasseln zu verstärken. Ebenso die Warnung seines Russlandbeauftragten Gernot Erler, der sich inzwischen vorstellen kann, dass wir in unkontrollierte Situationen hineinrutschen, bis hin zum Krieg. Frank-Walter Steinmeiers Worte vom Säbelrasseln und Kriegsgeheul, die an die NATO gerichtet waren, haben in Deutschland Aufsehen erregt. Die einen begrüßen sie, andere halten sie für einseitig und naiv. Das heißt, wer nicht Russland bedrohen möchte, der ist natürlich naiv. Naiv sind die Friedensleute, die den Frieden predigen. Die übermäßige Geduld des deutschen Außenministers mag daher rühren, so der Leitartikler, dass er, wie offenbar auch andere deutsche Politiker, die Psyche der russischen Führung nicht versteht. Und jetzt kommt Herr Christian Neef auf die Psyche der russischen Führung zu sprechen. Ich weiß nicht, ob der Mann Psychoanalytiker ist oder Psychologe. Er sagt jedenfalls, das Auswärtige Amt denkt über Varianten nach, wie man Putin entgegenkommen könnte, damit er gesichtswahrend aus dem Ukraine-Abenteuer herausfinden kann. Warum soll er gesichtswahrend aus dem Ukraine-Abenteuer herausfinden? Die NATO wollte die Ukraine haben und die Russen haben gesagt, niet, stopp. Was bietet Moskau dafür, so fährt der Leitartikler fort. Er fährt fort, Waffen und Munition in die Ostukraine zu senden. Seit Guido Westerwelle werden deutsche Außenminister in Moskau nicht mehr ausreichend ernst genommen. Das ist kein Plus für die deutsche Diplomatie. Der Kreml schätzt Zurückhaltung und Kompromissbereitschaft nicht. Er honoriert nur Stärke. Wenn du einer Schlägerei nicht ausweichen kannst, schlage als erster zu, lautet ein Motto von Präsident Wladimir Putin. Putin hält den jetzigen Konflikt mit dem Westen für eine Fortsetzung des Krieges, der 1941 begann. Der Westen bereite weitere militärische Kampagnen gegen Russland vor, deshalb müsse Moskau weiter aufrüsten. Die Propaganda von der westlichen Bedrohung wird mit schiefen, mitunter sogar zynisch-historischen Vergleichen untermauert oder mit der These vom Faschismus, der mit westlicher Hilfe in der Ukraine wieder auferstanden sei. Doch lange bevor die NATO das Anaconda-Manöver plante, hatten patriotische Politologen, Philosophen und Schriftsteller das Erstarken russischer Waffen zu ihrem Thema gemacht. Thema Deutschland, Thema Klima von Gewalt, Thema Deutschland erwache. Ein Nazispruch. Der Hass auf Politiker nimmt dramatische Formen an, kann man allüberall hören und lesen. Im Spiegel gibt es dazu einen sehr langen Bericht. Morddrohungen sind nicht selten. Es entsteht eine Verrohung, die demokratiegefährdend ist. Die Behörden sind überfordert. Claudia Roth zum Beispiel bekommt Drohpost. Sie bekommt Droh-E-Mails. Du blöde Möse, du Warzenschwein, du bist dumm zum Scheißen. Am frühen Morgen gab er auf. Der Mann, der ihr 20 Mal in einer Nacht diese Nachrichten aufs Band gesprochen hat. Roth, Claudia Roth, ist seit über 30 Jahren in der Politik. Sie war Vorsitzende ihrer Partei, jetzt ist sie Vizepräsidentin des Bundestags. Sie war schon häufig Ziel von Spott und Anfeindungen, besonders frauenfeindlichen Anfeindungen, aus der Anonymität heraus. Aber was in letzter Zeit vor sich geht, hat auch sie noch nicht erlebt. 90% der Post sind Beschimpfungen, sagt ihre Sekretärin. Was sie weiß, genügt eigentlich. Sie weiß, dass zum Beispiel Lutz Bachmann öffentlich sagte, jemand wie Claudia Roth solle standrechtlich erschossen werden. Roth wurde Türkenflittchen genannt, dumme Fotze. Sie sitzt an ihrem Holztisch und sagt, dass sie eigentlich klarkomme mit dieser neuen Dimension des Hasses. Immer häufiger aber fragt sie sich, wenn sie Bürger trifft, sieht er mich nun gerade auch nur als Türkenflittchen? Manchmal schließt sie die Tür in ihrem Zimmer, setzt sich und denkt, es kommt immer näher. Wohin die Verschärfung des gesellschaftlichen Klimas führen kann, die Verrohung des Umgangs, die Radikalisierung des politischen Diskurses, das wurde vor einer Woche zum Beispiel im nordenglischen Birstall sichtbar. Auf offener Straße tötete ein Mann die 41-jährige Labour-Abgeordnete Joe Cox mit Messerstichen und Schüssen. Cox' Mörder hatten ihre politischen Überzeugungen nicht gepasst. Ihr Werben für Humanität gegenüber Flüchtlingen, ihr Kampf gegen den Brexit. Britain first, brüllte der Mann, als er auf Cox schoss. Man muss kein Schwarzmaler sein, um sich in diesen Tagen Sorgen um die Demokratie zu machen, nicht nur in Großbritannien. In der Weimarer Republik jedenfalls, dem ersten demokratischen Experiment in Deutschland, gehörte ungezügelter Hass auf politisch Andersdenkende ebenso zum Alltag wie die Einschüchterung von Politikern und Morde an Amtsträgern. Es dauerte nicht lange, dann hatte dieser Hass auch die Demokratie getötet. Selbst ein besonnener Denker wie der konservative Historiker Paul Nolte diagnostiziert inzwischen eine quasi-revolutionäre Unruhe in Deutschland der Gegenwart. Die drastische Zunahme von Hass und Gewalt gegenüber Politikern in den vergangenen Monaten ist Teil dieses Erosionsprozesses. Der Hass trifft nicht nur Bundeskanzlerin Angela Merkel, die wegen ihres anfänglich liberalen Flüchtlingspolitikprogramms zum Hauptfeind der selbsternannten besorgten Bürger wurde. Er trifft Bundestagsabgeordnete wie Lokalpolitiker, Bezahlte wie Ehrenamtliche, Linke wie Rechte. So hat das Klima der Republik eine Temperatur erreicht, die Schlimmeres befürchten lässt. Noch hat es in der Bundesrepublik keinen politischen Mord wie in England gegeben. Aber die Versuche waren da, etwa in Köln, wo ein rechtsradikaler Täter die heutige Oberbürgermeisterin Henriette Reker mit einem Messer töten wollte und sie schwer verletzte. Das Bundeskriminalamt BKA hat in einem internen Bericht kürzlich erstmals ausgewertet, wie oft es im Zusammenhang mit der Flüchtlingsdebatte zu Straftaten gegen Amts- und Mandatsträger kommt. Für das erste Vierteljahr 2016 zählte man 115 Taten, mehr als eine pro Tag. Stand Ende Juni waren es 2002. Volksverhetzung, Sachbeschädigung, Nötigung. Es stehe zu befürchten, dass die rechte Szene ihre Agitation gegen Politiker weiter intensiviert, schreibt das BKA, wobei in Einzelfällen auch mit Tötungsdelikten zu rechnen ist. Die Messerattacke auf Reker belege diese Einschätzung auf dramatische Weise. Doch die Zahlen der Polizei bilden nur einen Bruchteil des Hasses ab, der sich gegen Politiker richtet. Eine Zeitschrift des Städte- und Gemeindebundes befragte gerade 1000 Bürgermeister. Knapp die Hälfte berichtete von Beleidigungen, weil die Kommune Flüchtlinge aufgenommen habe. Dazu gehören böse Briefe und Drohmails, aber auch tote Ratten vor der Haustür, auch Gewalt gegen Mitarbeiter der Verwaltung ist keine Seltenheit mehr. Kommen also viele, viele Hass- und Gewaltthemen im Moment, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa aufeinander. Da ist jetzt einmal dieser Hass auf die Flüchtlingswelle, dann der Hass auf die Politiker, die das möglich machen, der Hass auf die Politiker, die die Menschen entfremden und das Land und alles an internationale Investoren verkaufen, der Hass auf die Privatisierungen, der Hass auf die Prekarisierung und natürlich auch der Hass auf die Leute, die Herrn Erdogan kritisieren. Da gibt es nämlich auch mittlerweile in Deutschland zwei unglaubliche Fronten. Es gibt die Erdogan-Fans, die beschimpfen und verhetzen andere Türken bzw. Deutsch-Türken oder Türkendeutsche, die gesagt haben, okay, Armenien war ein Genozid, wir müssen das anerkennen und wir müssen uns dazu bekennen. Flüchtlingsdeal, Armenien-Resolution, Erdogan. Deutsche diskutieren aktuell viel über die Türkei, aber wenig mit ihren türkischstämmigen Mitbürgern. Im Spiegel haben 10 Personen dazu Stellung genommen und sie repräsentieren ungefähr das Spektrum in dieser aufgeheizten Debatte, was es da alles an Meinungen gibt. Wie gesagt, Erdogan-Fans, Erdogan-Gegner und Leute, die versuchen, ehrlich und richtig mit ihrer Geschichte umzugehen, ohne dabei in einen Patriotismus zu verfallen. Und die Reaktion, also dass die Deutschen nicht mit ihren türkischen Nachbarn reden, aber die andere Reaktion, die es eben auch gibt, es sind halt diese Geschichten da mit Anschläge, nicht nur auf Flüchtlingsheime, sondern auch auf Moscheen. Ne? Also im Durchschnitt einmal pro Woche wird irgendeine Moschee angegriffen. Brandanschläge, Mollys oder auch manchmal nur Steine. Ne? Also allein in diesem Jahr bis zum Monat Mai 24 Anschläge. Ne? Die Polizei hat inzwischen ganze 5 Tatverdächtige festgenommen. Und dann die guten Bürger, die keine Mollys schmeißen. Wie sieht's da aus? Da gibt's jetzt eine Studie von der Uni Leipzig, was unsere lieben Landsleute so denken generell. Ne? Und auf die Frage, sollte man grundsätzlich allen Muslimen die Einwanderung verweigern? Wie viel Prozent sagen ja? 41%, ja. Oder wären sie bereit, sich mit Gewalt gegen Fremde durchzusetzen? 33% bejahen diese Geschichte. Ja, und was sind das für Leute? Das sind eben die, die dann hier zum Beispiel die PP wählen. Aber gut, Goethe, der kannte diese Leute damals, hat sie auch schon gegeben, ne, die lieber nichts ändern wollen, die immer weitermachen wollen, wie sie seither. Ne. Und dann gibt's im Faust diese Situation am Sonntag, ne, vor dem Tor. Spaziergänger aller Art ziehen hinaus. Also das sind die fröhlichen Handwerksburschen. Ne. Warum denn dort hinaus? Wir gehen hinaus aufs Jägerhaus. Wir aber wollen nach der Mühle wandern. Ich rat euch, nach dem Wasserhof zu gehen. Der Weg dahin ist gar nicht schön. Nach Burgdorf kommt herauf. Gewiss dort findet ihr die schönsten Mädchen und das beste Bier. Und Händel von der ersten Sorte. Du überlustiger Gesell, juckt dich zum dritten Mal das Fell? Ich mag nicht hin, mir graut es vor dem Orte. Dann sind da auch die Dienstmädchen, die haben wieder andere Sorgen, zum Beispiel, nein, nein, ich gehe nach der Stadt zurück. Eine andere, wir finden ihn gewiss bei jenen Pappeln stehen. Das ist für mich kein großes Glück, er wird an deiner Seite gehen. Mit dir nur tanzt er auf dem Plan. Was gehen mich deine Freunde an? Und dann die dritte Gruppe hier in dieser Situation draußen vor dem Tor, das sind dann die Bürger. Ne? Also da kommen wir jetzt ins Spiel vielleicht auch. Ne? Sagt der eine, nein, er gefällt mir nicht, der neue Burgemeister. Nun, da es ist, wird er nur täglich dreister. Und für die Stadt, was tut er denn? Wird es nicht alle Tage schlimmer? Gehorchen soll man mehr als immer und zahlen mehr als je zuvor. Nichts Besseres weiß ich mir an Sonn- und Feiertagen als ein Gespräch von Krieg und Kriegsgeschrei, wenn hinten weit in der Türkei die Völker aufeinander schlagen. Man steht am Fenster, trinkt sein Gläschen aus und sieht den Fluss hinab, die bunten Schiffe gleiten. Dann kehrt man abends froh nach Haus und segnet Fried und Friedenszeiten. Herr Nachbar, ja, so lass ich's auch geschehen. Sie mögen sich die Köpfe spalten. Mag alles durcheinander gehen, doch nur zu Haus bleibt's beim Alten. Ja, das sind sie, unsere spießigen, normalerweise dickbäuchigen, selbstgefälligen Landsleute, Mitbürger. Passen wir auf, dass wir nicht auch so werden. Ich wollte eine Frau zitieren. Das ist Frau Arzu Bakici. Die ist 42 Jahre alt. Sie ist Hotelfachfrau, Hausfrau und Mutter. Sie lebt in Scharbeutz. Sie sagt: Ich bin eines dieser typischen Gastarbeiterkinder. Meine Eltern wollten nur kurz hierbleiben und genügend Geld verdienen, um in ihrem Land eine Existenz gründen zu können. Uns Kinder haben sie zur Oma in die Türkei geschickt, damit sie Schichten abschieben konnten in der Fabrik. Sie haben es aber nicht geschafft, in ihr Land zurückzukehren. Schließlich entschieden sie, dass ich endgültig in Deutschland bleiben sollte. Ich wurde aus meiner gewohnten Umgebung herausgerissen und musste mich als 16-Jährige neu orientieren. Aber ich hatte immer die Türkei in meinem Herzen. Meine Mutter war sehr streng. Ich musste mich hier anpassen und durfte keine türkischen Freunde haben, damit ich die deutsche Sprache lerne. So kam es, dass ich irgendwann einen Deutschen geheiratet habe. Wenigstens haben wir unseren Kindern türkische Namen gegeben, damit sie ihren Ursprung, meinen Ursprung, natürlich nicht vergessen. Eines Tages im Winter nahm mir an der Tankstelle eine Frau im Pelz meinen Platz an der Zapfsäule weg. Auf meine Frage, ob sie bitte etwas weiter vorfahren könne, damit wir beide tanken könnten, drehte sie sich um und sagte in gebrochenem Deutsch: »Geh in dein Land schimpfen!« Auf meine Antwort, »Das hier ist ja mein Land«, sagte sie voller Stolz: »Ich bin Deutsche!« Ich war wie gelähmt. Gleich am nächsten Tag bin ich zum Amt, habe dem Beamten die Geschichte erzählt und gesagt: »So, jetzt muss ich Deutsch werden, damit ich solchen Leuten meinen Ausweis unter die Nase halten kann.« Er lachte und gab mir die Antragspapiere. Ich war allerdings zu faul, alle Dokumente zu besorgen und blieb erstmal Türkin. Aber wenn ich jetzt sehe, was mit der Türkei passiert, dann reicht es mir. Wenn ich sehe, was Erdogan mit meinem Land macht, wenn ich sehe, dass es genügend Menschen gibt, die ihn wählen, die hinter ihm stehen, wenn ich sehe, wie die Werte und Normen vernichtet werden, welche Atatürk seiner Zeit voraus in meinem Land eingeführt hat, wenn ich sehe, dass mein Land, das Religion und Politik voneinander getrennt hatte, jetzt alles dafür tut, diese Trennung aufzuheben, wie kann ich dann noch sagen, ich bin Türkin? Wie kann ich da tatenlos zuschauen? Ich glaube, jetzt bin ich bereit, Deutsche zu werden, denn ich möchte nicht mit Erdogan und seinen Anhängern in einem Atemzug genannt werden. Weitere Zeugenaussagen folgen. Es sind insgesamt 10 und ich verweise natürlich auf die Printnummer. Da kann man das alles sehr schön und sehr ausführlich nachlesen und sich einen Überblick verschaffen über die, ja sagen wir mal, Vielfalt der Meinungen und die interessante Einstellung der verschiedensten Leute aus den verschiedensten Kulturen, die im Moment in Deutschland gezwungen sind, zusammenzuleben und wahrscheinlich auch versuchen sollten, gut zusammenzuleben. Weil anders geht es nicht mehr, sonst gibt es Mord und Totschlag, wie wir vorhin geschildert haben. Warum die Leute wütend sind auf alles, was aus Brüssel kommt und von den Regierungen kommt und von den Finanzmärkten, ist natürlich die Privatisierung. Schnelles Geld, jawohl. Die Bundesregierung erwägt die Privatisierung des Autobahnnetzes. Investoren freuen sich auf langfristige Renditen. Autofahrer müssen mit neuen Mautplänen rechnen. Ja, Autofahren wird immer teurer. Jetzt soll abkassiert werden. Du fährst mit deinem Auto auf die Autobahn. Erstmal drücken. Investoren betreiben das 60 Kilometer lange Teilstück zwischen Baden-Baden und Offenburg. Über eine Laufzeit von 30 Jahren kassiert ein Konsortium um den Baukonzern Strabag und den Investmentfonds Meridiam mehr als 660 Millionen Euro vom Staat. Privat betriebene Autobahnen wie die A5 in Baden-Württemberg sind bislang eine Ausnahme. Doch das könnte sich bald ändern. Wenn es nach Finanzminister Schäuble von der CDU geht, bekommen Investoren nicht nur Zugriff auf die Autobahn vor seiner Haustür, sondern bald auf das gesamte deutsche Autobahnnetz. eine Empfehlung an den deutschen Finanzminister, um die Sache populär zu machen. Da gibt es bestimmt Unterstützung von der Bevölkerung. Maut auf der Autobahn, aber erstmal nur für Autos mit ausländischen Nummernschildern. Da sind dann alle dafür. Und dann hat man schon mal damit angefangen und dann kann man es ja leicht auch noch weiter ausdehnen. Was für ein schöner Sonntag. Ja, diese kleine scherzhafte Bemerkung ist schon Realität. So soll es auch anfangen. Zuerst sollen natürlich ausländische LKWs besteuert werden, bemautet werden. In den kommenden Wochen sollen Kanzlerin Angela Merkel von der CDU und die Ministerpräsidenten in Berlin über eine teilweise Privatisierung der Fernstraßen verhandeln und womöglich bereits eine Entscheidung treffen. Die Große Koalition will eine neue Autobahngesellschaft gründen und dazu sogar das Grundgesetz ändern. Jawohl, das ist nämlich nötig. Bisher fand das Vorhaben kaum öffentliches Interesse. Dabei handelt es sich um eine zentrale Weichenstellung dieser Wahlperiode, vergleichbar nur mit der Bahnreform in den 90er Jahren, die aus der Bundesbahn eine Aktiengesellschaft machte. Das neue Autobahnunternehmen stünde privaten Investoren offen. Was heißt das? Sie sollen knapp die Hälfte der Anteile übernehmen. Wir hoffen, dass wir bis zur Sommerpause die Verhandlungen abschließen können, verkündete der parlamentarische Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, Enak Ferlemann, bereits im April. Es wäre ein grundsätzlicher Wandel in der Verkehrspolitik. Bislang bestimmen Bund und Länder gemeinsam, wie sie das 13.000 Kilometer lange Autobahnnetz erhalten und ausbauen wollen. Der Bund finanziert, die Länder verwalten. Künftig würden private Geldgeber erheblichen Einfluss gewinnen. Entsprechend umstritten ist natürlich das Projekt. Noch sträuben sich die Bundesländer, das Management der Autobahnen an ein zentralisiertes Unternehmen abzutreten. Doch die Große Koalition will das Vorhaben zügig zu Ende bringen. Zügig zu Ende bringen heißt, sie werden dann natürlich ordentlich was vom Kuchen abbekommen. Da wird ordentlich kassiert. Denn der Bund braucht dringend Geld, heißt es. Wir bekommen immer die doppelte Meldung. Deutschland hat zu viel Geld, sie wissen nicht, wo sie investieren sollen. Und uns schreibt der Spiegel hier, denn der Bund braucht dringend Geld, um seine Fernstraßen zu sanieren. Weil Finanzminister Schäuble dafür keine neuen Schulden aufnehmen will, sollen private Investoren die Mittel vorstrecken. Das ist ein Argument, da kann man wirklich nur lachen. Haha. Die Privatisierungspläne sind über Jahre gereift. Schon unter Kanzler Schröder von der SPD, der Gazprom-Gerd, schlug eine Kommission im Jahr 2000 den Zutritt für Private zum Autobahnnetz vor. Später sollte eine zentrale Betreibergesellschaft sämtliche Funktionen des Betriebes sowie des Aus- und Neubaus der Bundesfernstraßen übernehmen, heißt es in dem Bericht der Kommission. Doch einzelne Teilstücke reichen der Finanzwirtschaft nicht mehr aus. Längst schielen internationale Investoren auf das gesamte Netz. Das deckt sich mit den politischen Zielen von Finanzminister Schäuble, der sein Haushaltsziel einer schwarzen Null nicht durch immer neue Milliarden für den Autobahnbau gefährden will. Zudem wäre also, beginnen wir mal mit der Kritik, eine solche Autobahngesellschaft für Abgeordnete schwer zu kontrollieren. Wer guckt diesen Leuten noch auf die Finger? Wer guckt da rein? Wer weiß, was die machen? Wer weiß, an wen sie dann Teile dieser Autobahn weiter verscherbeln? Vielleicht an Chinesen? Vielleicht an anonyme Anleger auf einem asiatischen Aktienmarkt, die dann anfangen, da neue Mautgebühren zu erheben oder die die Autobahn einfach verkommen lassen und trotzdem weiter kassieren? Das würden wir so wenig erfahren wie jetzt bei der Deutschen Bahn. Das sagt zum Beispiel Sven-Christian Kindler, Haushaltsexperte der Grünen im Bundestag. Wir würden keine Informationen von diesen Leuten bekommen. In der Tat erinnert vieles an die Bahnreform vor über 20 Jahren. Die neu gegründete Deutsche Bahn AG wurde damals auf Kosten des Steuerzahlers entschuldet und bekam als wertvollstes Asset das gesamte Schienennetz übertragen. Die Ergebnisse kennen wir. Unfälle, die Schienen verkamen, die Deutsche Bahn verlor ihren guten Ruf, die Züge wurden immer unpünktlicher und Geld verschwand zu Millionen und zu Milliarden. Auch ein Blick nach Frankreich scheint Privatisierungsgegner zu bestätigen. Dort wurden große Teile der Autobahnen bis 2006 auf Private übertragen. Seitdem liegen die Renditen der Konzessionäre nach Angaben der französischen Wettbewerbsbehörde zwischen, Achtung, 20% und 24%, gespeist aus der kontinuierlichen Erhöhung des Verkehrs und der Mautgebühren. Das heißt, internationale Investoren bekommen da 20% Rendite versprochen, wenn sie mitkaufen und mitbieten. Umweltministerin Ségolène Royal kritisierte, von 100 Euro Maut fielen 22 Euro als Reingewinn für die Betreiber ab. Sie hatten seit der Privatisierung 15 Milliarden Euro an ihre Aktionäre ausgeschüttet, also ein lohnender Kuchen, auf den sich die Finanzmärkte stürzen werden. Noch ist allerdings unsicher, ob die Grundgesetzänderung kommt. In der SPD verlaufen die Gräben zwischen Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel, der dafür ist, und Teilen der Fraktion, die sich gegen die Privatisierung aussprechen. Tja, wollen wir hoffen, dass es nie dazu kommen wird und dass die Leute sich wehren, alles zu verscherbeln, was überhaupt möglich ist. Die verkaufen die Autobahn, die haben schon die Abwässerkanäle verkauft, private Verkehrsbetriebe, Wälder, Boden, Grundstücke, Küstenstreifen. Alles wird zur Ware, alles wird verkauft und alles wird dann an den internationalen Finanzmärkten gehandelt. Genau wie Fußballspieler. Neymar sollte verkauft werden. Neymar ist jetzt nicht verkauft. Die Finanzmärkte haben ihn erstmal in Barcelona gelassen. Die Finanzmärkte haben Messi gesagt, er soll vielleicht doch weiter in der argentinischen Nationalmannschaft spielen, damit diese kapitalistische Ware Messi doch weiter für Rendite an den Zwischenhändlern und an den internationalen Börsen sorgen kann. Das ist Kapitalismusfußball hoch 10. Werfen wir einen Blick auf die Presse, werfen wir einen Blick auf die junge Welt. Rechte setzen sich durch, kommt die junge Welt heute, am heutigen Samstag, an die Internetkioske, wenn ich das mal so sagen darf. Österreichs Bundespräsidentenstichwahl muss wiederholt werden. Verfassungsgericht gibt Anfechtung durch Chef der rechten FPÖ statt. Das ist übrigens kurios. Da gab es keine Wahlfälschung oder sonst etwas. Es gab nur ein paar kleine Verfahrensfehler in Österreich während der Wahlen und schon schwupps muss die Wahl wiederholt werden und jetzt droht natürlich, dass der rechte Kandidat gewinnt, im Gegensatz zum sogenannten linken Kandidat, der die erste Wahl gewonnen hatte. Am Freitag hat der Verfassungsgerichtshof VfGH in Wien die Stichwahl um das österreichische Bundespräsidentenamt vom 22. Mai dieses Jahres für ungültig erklärt. VfGH-Präsident Gerhard Holzinger sagte, dass zwar keine Manipulationen festgestellt wurden, bei der Handhabung des Briefwahlstimmensystems jedoch gegen geltende Bestimmungen verstoßen worden sei. Die Anfechtung durch den Chef der rechten Freiheitlichen Partei FPÖ, Heinz-Christian Strache, betraf mutmaßliche Unregelmäßigkeiten bei der Briefwahl. Bei der Abstimmung im Mai nahmen mit 766.076 Brieffehlern so viele Österreicher wie noch nie zuvor diese Möglichkeit der Stimmabgabe wahr. Unmittelbar nach Bekanntwerden des Wahlergebnisses tauchten erste Gerüchte über Unregelmäßigkeiten auf, woraufhin hochrangige Vertreter der Freiheitlichen das Briefwahlsystem insgesamt in Frage stellten. FPÖ-Wähler nutzten diese Art der Stimmabgabe weit seltener als Anhänger anderer Parteien. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Sozialleistungen kürzen, Löhne senken und Leute entlassen. Was für ein schöner Sonntag. Ja, also hier in Spanien gab es auch nach jetzt der letzten Wahl 2 Tage lang diese Diskussion. Vielleicht wurde da Schmuh gemacht. Und ich muss also ehrlich sagen, denen zutrauen tue ich alles. Ja, ja. Aber also im Moment würde ich nicht so weit gehen, aber es ist tatsächlich sehr leicht, wenn man will, die Sachen zu fälschen. Also ich weiß das selber, ich war auch mal... Du warst auch mal Fälscher, oder was? Genau, wo ich mal auf dem Rathaus gearbeitet habe, da war unsere Aufgabe dann, die Briefwahlunterlagen entgegenzunehmen und dann aufzubewahren bis zum Wahltag. Und also da sind ja alle Papiere da, Stimmzettel, neue Umschläge. Du kannst also locker das aufmachen und einen anderen Umschlag dann reintun, wenn dir die Partei nicht gefällt. Ne? Also von daher ist alles möglich. Zutrauen tue ich denen alles. Wir hatten vorhin kurz erwähnt, dass das Gewaltklima in Deutschland unglaublich angestiegen ist. Eine Hetze und eine Gewaltbereitschaft, wie es sie wahrscheinlich seit der Weimarer Republik nicht mehr gab. Nun gibt es ein Urteil, Düsseldorf, für den Messerangriff auf die heutige Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker ist der Täter vom Düsseldorfer Oberlandesgericht zu 14 Jahren Haft verurteilt worden. Das Gericht sprach den 45 Jahre alten Mann am Freitag wegen versuchten Mordes schuldig. Er wollte ein Klima der Angst schaffen und die Politik beeinflussen, sagte die Vorsitzende Richterin in ihrer Urteilsbegründung. Gut so. Eine Mehrheit ist für mehr nationale Befugnisse. Die Deutschen sind einer Umfrage zufolge mehrheitlich gegen eine tiefere Integration in die EU. 64% der Befragten wünschen sich stattdessen mehr Befugnisse für die Nationalstaaten, wie aus einer am Freitag vorab veröffentlichten Umfrage des Instituts DNS Forschung für den Spiegel hervorgeht. Lediglich 27% befürworten, mehr Aufgaben nach Brüssel zu geben. Gleichzeitig steht auch nach dem Brexit-Votum eine klare Mehrheit der Deutschen für einen Verbleib in der EU. In der Umfrage sprachen sich 87% für eine weitere Mitgliedschaft und lediglich 10% für einen Austritt aus. In einer Befragung Anfang Juni waren 83% für einen Verbleib und 13% dagegen. Schauen wir auf den Spiegel, der kommt heute ins Netz mit dem Geiseldrama in Dakar. Das ist beendet. 20 Zivilisten sind tot. Unglaublich. Bei der Geiselnahme in einem Restaurant in Bangladeschs Hauptstadt Dakar sind 20 Menschen getötet worden. Das teilte das Militär mit. Auch 6 Angreifer sind tot. US-Kläger wollen Bosch-Mitgliedschaft im VW-Abgasskandal nachweisen. Erst VW, jetzt Bosch. US-Kläger wollen nach Spiegel Online-Informationen den Autozulieferer juristisch belangen, weil er am VW-Abgasskandal aktiv beteiligt gewesen sein soll. Das könnte natürlich teuer werden. Es geht da um Milliarden. Zum Thema Brexit kommen verschiedene Meldungen und Analysen ins Netz. Die Nachbehandlung ist im vollen Gange. Was sollen wir mit diesem Brexit jetzt machen? Was sollen wir anfangen? Cameron, der Feigling, wollte erst gar nicht zurücktreten. Dann wollte er die Entscheidung auf den Herbst verschieben. Und mittlerweile ist die Sache aber dermaßen heiß gekocht in England. Die fallen gegenseitig übereinander her. Jedenfalls, vordergründig ist die Position Angela Merkel zum Brexit eindeutig. Es versteht sich von selbst, dass es diese freie und demokratische Entscheidung der britischen Wählerinnen und Wähler zu respektieren gilt, bla bla bla, sagte die Kanzlerin diese Woche in ihrer Regierungserklärung im Bundestag. Klar müsse sein, dass mit den Pflichten auch alle Privilegien einer EU-Mitgliedschaft wegfielen. Keine Vorverhandlungen, keine Rosinenpickerei. Das ist die offizielle Ansage aus Berlin. In Wirklichkeit will die Kanzlerin die Briten so sanft wie möglich behandeln. Nach außen stellt sich die Bundesregierung auf einen Brexit ein, intern aber hofft sie auf einen Sinneswandel. Londons Kanzleramtschef Peter Altmaier sagte im Interview mit dem Spiegel, in Großbritannien habe die politische Debatte über das Ergebnis der Volksabstimmung zum EU-Austritt gerade erst begonnen. Es ist ein Gebot der Klugheit, den Ausgang dieser Debatte abzuwarten. Und das ist natürlich auch die beliebteste Taktik der Kanzlerin. Erstmal hinsetzen, abwarten, dann setzen sich alle an einen Tisch und dann werden wir eine Lösung finden. Weitere Meldungen, neue Gesetze. Frankreich will Leugnung von Völkermord unter Strafe stellen. Wer Genozid leugnet, soll in Frankreich künftig bestraft werden. So sieht es ein Gesetzesentwurf vor, dem das Parlament gerade zugestimmt hat. Auch der Völkermord der Türken an den Armeniern fällt unter diese Regelung. Natürlich sehr problematisch, oder? Ich meine, eine Sache ist, dass man einen Völkermord anerkennt, aber die andere Sache ist, wenn sich jemand hinstellt und sagt, das ist alles Quatsch, das gab's gar nicht, soll man ihn deshalb ins Gefängnis stecken bzw. anklagen. Das ist eine Frage, die man wirklich debattieren sollte und sich gut überlegen sollte, ob man so vorgehen sollte. In Deutschland ist die Holocaust-Leugnung ja schon lange unter Strafe gestellt, ne? Und ist im Grunde natürlich die gleiche Situation, wenn es jetzt um Armenien geht. Ne? Kann man drüber streiten. Gut, Klage in Hamburg. Erdogan will Böhmermann-Gedicht jetzt komplett verbieten lassen. Teile des Schmähgedichts von Jan Böhmermann über den türkischen Präsidenten dürfen nicht mehr verbreitet werden. Das reicht Recep Tayyip Erdogan nicht. Nach Spiegelinformationen hat sein Anwalt Klage eingereicht. Der Rechtsstreit um das Schmähgedicht des Satirikers Jan Böhmermann auf den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan geht in die nächste Runde. Erdogans Anwalt Michael Hubertus von Sprenger, ein Adliger, reichte am Mittwoch nach Informationen des Spiegels Klage beim Landgericht Hamburg ein. Zuvor hatte das Gericht eine einstweilige Verfügung erlassen, nach der ein Großteil des Werkes, so nennt man das, des Machwerkes, nicht weiter verbreitet werden darf. Sprenger will nun im Hauptsacheverfahren ein Komplettverbot des Gedichtes erwirken. Die Klage war notwendig geworden, weil zuvor Böhmermanns Anwalt Christian Scherz vom Gericht eine Monatsfrist zur Klageerhebung setzen ließ. Hätte Sprenger diese verpasst, wäre das Verbot zur Verbreitung der entsprechenden Passagen aufgehoben worden und damit das gesamte Gedicht wieder erlaubt gewesen. Das Gedicht hatten wir hier ja erklärt, wir hatten darüber gesprochen, wir hatten die Problematik geschildert und ich glaube, bei solchen Sachen gibt es nur meiner Meinung nach eine Möglichkeit oder eine Art, diese Sache zu betrachten. Stell dir einfach vor, eine Person, die du bewunderst und verehrst, würde als Ziegenficker beleidigt. Wie würdest du selber reagieren? Nenn mir eine Person, die du verehrst, Werner. Eine Person, wo du sagst, die ist integer, die ist ehrlich, die verehre ich. Das ist für mich ein Mann oder eine Frau, die meine Interessen in der Politik oder in der Kultur vertritt. Mir fällt dann gerade jemand ein, aber integer ist er sicher nicht, aber ich verehre ihn trotzdem. Das sind also die Widersprüche, die man aushalten muss. Leo Messi. Gut, wenn jetzt jemand sagt, Leo Messi ist ein Kinderficker, ein Ziegenficker, der macht Schweinereien, der ist dumm wie Scheiße, der hat die intellektuellen Fähigkeiten eines Achtjährigen, dann würdest du dich vielleicht sogar beleidigt fühlen, würdest Messi in Schutz nehmen und würdest auf denjenigen, der diese Beschimpfungen von sich gibt, natürlich einreden und würdest versuchen, dass er das unterlasse. Ich würde ihn zum Bier einladen und sagen, jetzt mal ruhig und jetzt bereden wir das mal in aller Ruhe und dann würde ich ihn überzeugen, dass er sich täuscht. Gut, du meinst also, du könntest jemanden überzeugen, der einen anderen hasst. Meine Damen und Herren, wir beenden hiermit die Niemandsland Nachrichten und Katastrophen und hören noch ein Lied, würde ich mal sagen. Aus dem Spanischen Bürgerkrieg hören wir mal das Lied Abschied von der Front, weil irgendwann war natürlich im Spanischen Bürgerkrieg Schluss. Da wurde die Internationale verdammt, ihre Brigaden abzuziehen. Man hat sich daran gehalten, die Faschisten natürlich nicht. Die Faschisten haben noch weiter in den Krieg investiert. Und das war dann das Ende der Spanischen Republik. Meine Damen und Herren, Ernst Busch. Abschied der Internationalen Brigaden, Oktober 1938. Wie schön der Tag, als wir mit hartem Schritt ein Aufgebot aus vielen Vaterländern in 100 Sprachen sangen durch Madrid. Von Blumen überwogt und bunten Bändern, da klang Madrid und ganz Madrid zog mit. Zwei heiße Jahre Sieg und Widerstand, wir gingen treu mit euch durch Blut und Flammen, das bleibt in allen Herzen eingebrannt. Mit unseren Leibern hielten wir das Land, so lebten wir, so starben wir zusammen. In dieser letzten Stunde lasst uns nun von den gefallenen Brüdern Abschied nehmen, die überall in Spaniens Erde ruhen. Das ist kein Klagelied, wenn wir uns grämen. Wir brauchen uns der Tränen nicht zu schämen. Wir gehen zurück in eine andere Welt, als Partisanen, nicht als Veteranen. Wir bleiben weiter unter unseren Fahnen und wo der Feind sich auch entgegenstellt. Der Kampf geht weiter, bis die Festung fällt. Niemandsland. Du bist, was du hörst. Niemandsland 91.4 FM bei Contrabanda. Meine Damen und Herren, Sie sind, wenn Sie uns jetzt hören, live dabei. Es ist 20 vor 12, kurz vor Mittag. Eine wunderbare Sommersonne scheint auf die Stadt herab. Wir schwitzen hier schon ganz ordentlich im Studio, aber noch geht es. Wir haben schon schlimmere Sachen hier erlebt. Ich erinnere mich noch, es gab Sommer, da saßen wir hier schweißtriefend und rutschten mit den Fingern am Mischpult ab, weil alles war nass vor Hitze und Schwitze. Deshalb sitzen wir heute völlig nackt vor dem Mikrofon. Ja, ich nicht. Also erzähl den Leuten nicht solchen Unsinn, Werner. Filme, Kino. Muss ja niemand glauben, was wir so sagen. Kino. Kino gibt es natürlich wieder und passend zur Jahreszeit und zur Hitze auch zwei von den drei Filmen, die ich schnell ankündigen will, draußen und umsonst im Freien. Und einer drin, der ist heute Abend wieder in dem Ateneo Rebel in Poblesec. Da geht dieser Zyklus weiter, Filme aus Lateinamerika. Heute ist dran Argentinien. La Noche de los Lápices, also die Nacht der Bleistifte von Héctor Oliveira. Da geht es also ganz konkret um Datum 16. September 1976, also 3, 4, 5 Monate nach dem Militärputsch in Argentinien in der Stadt La Plata. Und da geht es um die Entführung, Folterung und Ermordung am Ende von Schülern der Sekundarstufe. Die meisten waren noch keine 18 Jahre alt. Und die hatten also ein Jahr vorher, noch vor dem Militärputsch, eine Kampagne durchgeführt. Fahrpreisermäßigung wollten sie haben für Schüler, haben sie auch gewährt bekommen. Und dann hat also die Militärregierung das wieder annulliert, weil sie dann bei den zu erwartenden Protesten die Rädelsführer ermitteln wollten und die Aufwiegler. Also dieser Film heute Abend im Ateneo Rebel, das ist in der Calle Font Honrada, Nummer 32, U-Bahn-Station entweder Poblesec oder Plaza España. Und die zwei Filme im Freien, die finden statt im Raval, in der Agora Juan Andrés Benítez, also der da vor ein paar Jahren totgeschlagen wurde von dem Mossus, zu dessen Ehren wurde jetzt der Platz so genannt. Der ist an der Ecke Aurora mit Riereta im Raval. Und da gibt es zwei Filme. Der erste am Mittwoch, abends um 20.30 Uhr, La Vida Loca. Das ist eine Reportage über diese Maras in El Salvador. Und der ist von dem Christian Poveda, heißt der, Fotojournalist, Dokumentarfilmer. Seine Eltern waren vor dem Bürgerkrieg nach Algerien geflohen. Dann ist er dort geboren, hat dann Reportagen gemacht über Frente Polisario, über die Invasion der USA in Grenada, dann Argentinien, Chile und auch Konflikte in Afrika. Und der hat also vor 10 Jahren, 3 Jahre lang in San Salvador gelebt, ne, hat Aufnahmen für diesen Film gemacht, La Vida Loca. Das auch, warum heißt es so, das verrückte Leben, könnte man das übersetzen, das ist auch das Motto von diesen Maras, von diesen kriminellen und gewalttätigen Jugendbanden. Der Film war dann 2008 fertig und ein Jahr später wurde er dann ermordet, also mit 4 Schüssen hat er ins Gesicht bekommen. Von diesem Mann ist dieser Film heute Abend, Mittwochabend nächste Woche im Raval. Und 2 Tage später, am Freitag, nächster Film, diesmal aus Senegal, von Moussa Touré, TGV, also heißt aber nicht Hochgeschwindigkeitszug, sondern das geht da um Linienbus. Also der Film ist so eine Mischung aus Drama und Komödie. Ein Linienbus, der Dakar mit Conakry verbindet in Guinea. Und der Fahrer heißt Rambo und sein Assistent Demba. Und die werden also schon vor Beginn der Fahrt darauf hingewiesen, dass es Probleme gibt an der Grenze zwischen Senegal und Guinea, weil dort die Bassaris einen Aufstand begonnen haben. Ne? Und dann fahren sie aber trotzdem los. Das ist also am Freitag nächste Woche um 21 Uhr auch auf dem Plaza auf der Agora Juan Andrés Benítez, Ecke Aurora Riereta im Raval. Estáis escuchando Ni Man's Land, un programa no solo en lengua alemana, en Radio Contrabanda 91.4 de la FM. Ich möchte zum Schluss eine Doppel-CD vorstellen, die ist von den Toten Hosen, die heißt Entartete Musik, Willkommen in Deutschland, ein Gedenkkonzert. Es geht um das Thema Entartete Musik, das war ein Propagandaprogramm der Nazis zur Vernichtung der, wie sie selber sagten, undeutschen Musik. Wir befinden uns in Düsseldorf im Jahr 1938. Auf der Liste der zu verbrennenden und zu vertreibenden Musiker stand ganz oben Arnold Schönberg. Der emigrierte 1933, dann Kurt Weill, der musste auch 1933 emigrieren, natürlich, Lebensgefahr. Hans Eisler, natürlich. Ebenfalls 1933 emigriert, Paul Dessau 1933 emigriert, der Schlagerkomponist Friedrich Holländer 1933 emigriert, der klassische Musiker Erich Wolfgang Korngold 1934 emigriert, Ernst Krenek seit 1938 Aufführungsverbot 1938 dann auch ebenfalls emigriert, Alban Berg Aufführungsverbot 1935 verstorben. Karl Amadeus Hartmann, seit 1933 Aufführungsverbot. Paul Hindemith, ebenfalls seit 1936 Aufführungsverbot. Die Toten Hosen haben zusammen mit der Robert-Schumann-Hochschule bzw. deren Symphonieorchester eine interessante, spannende Musikprojektgeschichte gezaubert, möchte ich mal sagen. Die klingt teilweise sehr tote-hosig, Toten-Hosen-mäßig, aber ist gemischt mit der Musik von den Klassikern, den vertriebenen Klassikern, die entartet bezeichnet wurden. Ich möchte daraus am Ende unserer heutigen Sendung noch 1 oder 2 Themen spielen, damit die verehrte Hörerschaft eine Idee hat, wie das klingt und worum es da geht. Beginnen wir mit dem Lied Die Moorsoldaten aus diesem Konzert. Das Auge blickt, Moor und Heide nur ringsum. Vogelsang uns nie erquickt, Eichen stehen kahl und krumm. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spatzen ins Moor. In dieser öden Heide ist das Lager aufgebaut, wo wir fern von jeder Freude hinter Stacheldraht verstaut. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Schwarzen ins Moor. Herzlich willkommen. Heute Abend laden wir Sie ein zu einem besonderen Konzert an einem besonderen Ort. 1938 fanden hier, ein paar Schritte von der Tonhalle entfernt, im Ehrenhof die Reichsmusiktage mit der perversen Ausstellung Entartete Musik statt. Unerwünschte Musik und Komponisten wurden öffentlich diskriminiert. Dahinter steckte das Ziel der Nazis, alles und jeden auszugrenzen und zu vernichten, der nicht in ihr Weltbild passte. Menschen mit anderer Religion, Kultur, Hautfarbe oder politischer Gesinnung. Dass es ihnen glücklicherweise nicht gelungen ist, zeigt die Breite unseres Programms. Es reicht von unterhaltsamer Filmmusik über Comedian Harmonis und Kurt Weill bis hin zu Schönbergs dramatischem Werk Ein Überlebender aus Warschau. Der heutige Abend soll zwar an die verheerenden Folgen der Nazi-Diktatur erinnern, gleichzeitig wollen wir aber durch die Kraft und Würde der Musik ihre Unzerstörbarkeit zeigen. Wir wünschen Ihnen einen spannenden Abend. Gut, das war ein Live-Ausschnitt aus dem Programm. 2013 taten sich die Toten Hosen mit dem Sinfonieorchester der Robert-Schumann-Hochschule zusammen, um mit einem Konzertabend, wie gesagt, an die NS-Ausstellung entartete Musik zu erinnern. Die Mischung aus Instrumentalmusik, Kabarettnummern, einen großen Nazi-Hatzi zum Beispiel, Neuvertonungen zu Gedichten und Zeitdokumenten, wie dem in Theresienstadt entstandenen Wiegenlied Wiege Gala, funktioniert auch auf Doppeltonträger, der uns hier vorliegt. Dass Campino gesanglich nicht immer brillieren kann, stört hier nicht weiter. Im Gegenteil, der Spagat zwischen Schönbergs A Survivor from Warsaw und einer Handvoll Hosensongs gelingt, weil seine charakteristische Stimme einen akustischen roten Faden bildet. Meine Damen und Herren, willkommen in Deutschland. Und wir verabschieden uns auch, Werner. Letzte Worte im heutigen Niemandsland. Also gut, zu den Moorsoldaten, dieses Lied geht mir auch schon lange, lange im Kopf rum, schon seit 40, 50 Jahren im Grunde. Aber ganz so schlimm wie die Moorsoldaten werden wir im Moment noch nicht behandelt von den Kommandanten, die uns im Gefängnis des Kapitalismus gefangen halten. Wir ziehen ab und zu immer noch mit dem Spaten Bräu rum und durch die Lande. Aber gut, die Tendenz ist da, die Tendenz ist da und jetzt wollen wir sehen. Lassen wir es zu oder nicht, dass es so weitergeht. Tschüss, bis nächste Woche. Tschüss, Werner. Meine Damen und Herren, das war's für heute. Ich wünsche Ihnen wie immer ein wunderschönes Wochenende. Bleiben oder werden Sie glücklich? Seien Sie nett zu Freunden, Freundinnen, Männern, Frauen, Kindern, Nachbarn, Bekannten, Hunden, Katzen und allem, was lebt. Wir sind nachzuhören im Podcast etwa ab Dienstag unter www.niemandsland.kontrabanda.org oder in unserem anderen Podcast unter www.niemandslandradio.blogspot.com. Land. Contrabanda FM. Tu radio libre en Barcelona. Sin radios libres no hay libertad en las ondas. Contrabanda FM 91.4 en Barcelona.